Straßen brodeln die Straße lang. Die Sonne knallt auf den Asphalt und wartet auf den Untergang. Kennt man von Wassern über den Weg, Taten, der Tag ist lang und nimmt seinen Lauf. Die Sonne wirkt wie eine Droge, die eine durch die anderen auf. Endlich ist der Sommer da, kann das nicht immer so sein? Warum hab ich nicht für Florida nen Aufgabenberechtigungsschein? Endlich ist der Sommer da, ich lebe in den Tag hinein. Warum kann ich nicht in California geboren sein? Immer so sein. Warum hab ich nicht für Florida nen Aufenthaltsberechtigungsschein? Endlich ist der Sommer da, ich lebe in den Tag hinein. Warum kann ich nicht in California geboren?